Am 24. November 1994, 3 Tage nach meinem ersten Geburtstag, sagte Helmut Kohl in einer Regierungserklärung, dass diejenigen, die zumutbare Arbeit ablehnen, weniger Sozialhilfe bekommen sollten. Wenig später forderte das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass man zumutbar neu definieren müsse, nämlich so, dass mehr Jobs zumutbar wären als nur der, den man gelernt habe, und natürlich auch solche Jobs, in denen man deutlich weniger Geld verdiene. Die ersten Jahre meines Lebens kenne ich nur von Fotos und Erzählungen. Mein Kinderzimmer befand sich unter dem Hochbett meiner Eltern. Ich hatte unzählige Stofftiere, die mich von überall anschauten. Sie hingen von den Balken des Hochbetts und lagen neben mir auf der Krabbeldecke. Mein Vater dachte sich für jedes Stofftier einen Namen aus. Meine Mutter badete mich. Ich lernte laufen und sprechen und kam nicht vor in den Debatten der Zeit. Debatten über die Zukunft der Arbeits- und Sozialpolitik, die aus Großbritannien und den Niederlanden kamen und durch mächtige Menschen, denen diese Debatten nutzten, an Politiker herangetragen wurden.